morgen hab ich Zeit. Nur bis morgen, aber morgen ist weit. Unser Schicksal zu verstehen. Nur bis morgen hab ich Zeit. Nur bis morgen, aber morgen ist weit. Doch das Glück, das uns am Abend hält,